Deutschlandfunk Kultur Interview. Ein Thema, das Jean-Claude Juncker mit Donald Trump besprochen hat, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, das war, dass die USA eigentlich mehr exportieren als die EU. Ein großer Exportartikel, den Donald Trump nämlich lange nicht mit eingerechnet hat, das sind die sozialen Netzwerke. Und nun hat Facebook, eben eines dieser sozialen Netzwerke, einen historischen Aktienverlust erlitten. Knapp 120 Milliarden Dollar wurden da verbrannt. Das ist wahrscheinlich der höchste Wert binnen eines Tages in der Geschichte der Wall Street. Ulrike Herrmann, haben Sie damit gerechnet, dass es einmal so kommt für Facebook etwa? Ja, also man muss ja sagen, dass diese großen Aktienverluste immer noch nicht dazu führen, dass Facebook jetzt weniger wert wäre als im Mai. Also es ist einfach so, erst ist die Aktie stark gestiegen, jetzt ist wieder stark gefallen. Aber letztlich ist das Unternehmen immer noch extrem wertvoll. Und das zeigt eigentlich eher die extreme Volatilität an den Börsen, also dass die Kurse eben sehr stark schwanken. Das ist immer ein Krisenzeichen an den Börsen. Aber das trifft jetzt nicht nur Facebook. Sondern was da passiert ist, ist, dass die Aktionäre eben dachten, die Rendite sei noch höher. Und dann war sie aber nur 30%, was schon extrem ist. Nicht? Das erreichen die allermeisten Unternehmen gar nicht, aber man hatte sich eben noch mehr vorgestellt. Aber in Wahrheit ist es jetzt noch nicht so, dass Facebook sozusagen in seiner Existenz bedroht wäre, jedenfalls nicht durch diese Schwankungen an der Börse. Aber eine Frage, die sich natürlich noch weiterhin stellt, ist, könnte es auch daran an der Art des Unternehmens liegen, Facebook, beziehungsweise an der Art, wie Facebook, ich nenne es mal, regiert wird, also wie es sich verhält, wie es Gesetze durchsetzt, Stichwort Privatsphäre, Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, also was sicher ja langfristig schon eine Frage ist, ob Facebook tatsächlich immer so viele Nutzer haben wird wie jetzt. Denn also objektiv kann da man. Wird mehr erwartet, ja. Ja, genau. Objektiv kann man nämlich auch sehr gut ohne Facebook leben. Da kann ich voll mitreden, weil ich Facebook gar nicht benutze. Und es geht alles auch ohne Facebook. Das heißt, und wenn natürlich die Nutzer dann irgendwie das Gefühl haben, ja, meine Daten werden missbraucht oder hier ist ein Shitstorm nach dem nächsten, ich habe keine Lust mehr, dann wird das tatsächlich existenziell für Facebook. Weil die Leute könnten dann sagen, okay, ist mir hier zu doof, ich mache wieder normales E-Mail. Hat vielleicht Nachteile, aber dann habe ich auch die Shitstorms nicht mehr. Facebook ist tatsächlich sehr gefährdet, weil es in gewisser Weise ein Modephänomen ist. Also es funktioniert hier nur dann, wenn jeder das Gefühl hat, er muss bei Facebook sein. In dem Moment, wo nicht mehr jeder dieses Gefühl hat, ist die Marke tot. Und da sind sie wirklich sehr gefährdet. Und ein anderes Phänomen, finde ich, was jetzt zeigt, was mich verwundert hat, ist, dass man so lange über das Thema Datenschutz und Privatsphäre geredet hat in bestimmten Kreisen, es aber gesamtgesellschaftlich wenig wahrgenommen hat. Und dann kommen aber immer wieder von diesen skurrilen Fällen und absurden Beispielen, wie beispielsweise die Gemeinschaftsstandards von Facebook, wo keine nackten Brüste von Frauen gezeigt werden können und entsprechend Bilder, Gemälde von Delacroix oder Rubens nicht gezeigt werden oder geblockt werden, wo jetzt die Museen sich schon drüber lustig machen, dass es mich fast wundert, dass das dann letztendlich die Gründe sind, die Facebook in die Kritik bringen. Das zeigt einfach nur, dass Facebook ein amerikanisches Unternehmen ist und die Amerikaner sind wahnsinnig prüde. Haben aber kein Problem mit Waffengewalt. So, da staunt jeder Europäer. Und das ist aber jetzt sozusagen, zeigt sich dann auch bei Facebook. Was natürlich Facebook langfristig machen muss, und das ist ja jetzt auch gesetzliche Grundlage in Deutschland, ist, dass man also letztlich die Gesetze, die in Deutschland herrschen, beachten. Also zum Beispiel ist es in Deutschland verboten, Volksverhetzung zu betreiben. Und es ist eindeutig in Deutschland so, also beispielsweise auch bei den Zeitungen. Es ist nicht nur eine Frage des Autors, ob er Volksverhetzung betreibt, sondern auch die Zeitungen dürfen das nicht verbreiten. Und genau das muss natürlich für diese elektronischen Plattformen auch gelten. Und gut, das wird ja jetzt versucht. Und auch eines dieser Themen natürlich, wo Mark Zuckerberg erstmal skeptischer reagiert hat. Ne? Stichwort Hetze und Holocaustleugnung. Wann muss man das genauso ernst nehmen und wann nicht? Das hat er ja. Ja, das ist aber völlig uninteressant, was Mark Zuckerberg dazu denkt, weil das ist die Gesetzeslage in Deutschland. So, und die Vorstellung, ich meine, aber er hat sich jetzt, das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen, nicht zu einem Fall in Deutschland geäußert, sondern in den USA. Aber das, was Mark Zuckerberg über Meinungsfreiheit denkt, ist nicht die Basis dessen, was hier für Facebook gilt. Wir kommen in eine Zeit, in der die sozialen Netzwerke zunehmend sich mit Rechten und neuen Gesetzen auseinandersetzen müssen. Auch das werden wir weiter beobachten.